Hausboot. Neulich habe ich mir die Dokumentation Hausboot angeschaut, eine Miniserie, 4 Folgen. Dokumentiert wird die Entkernung und der Wiederaufbau eines Hausboots, das die Protagonisten, der Musiker Olli Schulz und der Allrounder Finn Kliemann, gekauft haben, von der Tochter des Musikers Gunter Gabriel, 1942 bis 2017, der von einer Treppe gestürzt und gestorben ist. Man sieht ihn am Anfang in seinem Boot, ein bisschen verfettet, mit seiner blonden Tochter Yvonne, der er irgendetwas Wertvolles zeigt, und sie fragt ihn: Hast du eigentlich schon mal dein Testament gemacht? Und er: Nö, nach mir die Sintflut. Die kommt dann auch, in Gestalt der Entsorgung seiner gesamten Einrichtung. Die Tochter nimmt sich ein paar Bücher und Bilder und verschwindet. Die beiden neuen Besitzer sind überwältigt von ihrer Aufgabe. Alles muss weg. Sie kannten auch Gunter Gabriel nicht persönlich. Was sollen sie mit seinem Kram? Also ab in die Wanne. Der Anblick dieses zerschredderten Lebens ist nicht ohne. Irgendwann sagt Olli Schulz, auch schon grauhaarig: Ich will dann bei mir aufräumen, damit mir das nicht passiert. Beide wollen aufhören, Alkohol zu trinken. Sie haben 20.000 Euro für den Kauf ausgegeben und 500.000 für die Renovation. Sie sind da ganz ahnungslos reingeraten, mussten immer wieder entscheiden, ob sie wirklich weitermachen wollen, waren aber schon zu tief drin. Der Geldbeschaffer war Olli Schulz. Über seine Quellen wird im Film nichts bekannt. Immerhin ist es ihnen gelungen, diese Doku an Netflix zu verkaufen. Es sollte ein Ort für Musiker werden, ein Aufnahmestudio, wo die Musiker übernachten und chillen können, eine kleine Bühne. Alles hochprofessionell, schick, gediegen.